Good morning. Guten Morgen. Now the Passion puts as a headline right here. In der Passion-Übersetzung steht hier als Überschrift the simple word divorce. Dieses einfache Wort Scheidung. Now, divorce has been a terribly misunderstood subject in the Bible. Scheidung ist ein schrecklich missverstandenes Thema in der Bibel. And I've studied it extensively. Ich habe mich ausgiebig damit beschäftigt. I've discussed it extensively with other leaders. Ich habe ausführlich mit anderen Leitern darüber diskutiert. We've tried to find the biblical teaching on it. Wir haben versucht herauszufinden, was die Bibel darüber lehrt. But you know, I'm not sure if anybody has the clear full understanding. I'm not sure. Aber ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemand ein klares, umfassendes Verständnis darüber hat. You see, about, my goodness, I don't know, 30 years ago or more? Ich bin mir nicht sicher. Vor 30 Jahren oder mehr, we gathered together all of the leaders of the churches that we started. Haben wir alle Leiter der Gemeinden, die wir gegründet haben, zusammengetrommelt. And we tried to really come to a conclusion. Und versucht, zu einem Ergebnis zu kommen. In the end, we decided, am Ende haben wir festgestellt, that we've not come to a conclusion, dass wir zu keinem Ergebnis kommen konnten. You know, in fact, I remember I told all of our leaders and pastors, guys, I think we need to treat every case individually. Ich erinnere mich, dass ich allen unseren Leitern und Pastoren gesagt habe, Leute, ich denke, wir sollten jeden Fall individuell betrachten. And I don't believe we can make a rule. Ich glaube nicht, dass wir daraus eine Regel machen können. And I tell you why I really wanted this, and all the leaders agreed with me. Ich sage dir auch, warum ich das sagte, und alle Leiter stimmten mir zu. Because there is not a clear teaching in the New Testament apart from some isolated statements. Denn abgesehen von einigen vereinzelten Aussagen gibt es im Neuen Testament keine klare Lehre darüber. And you know, it's one of the laws of Bible interpretation. Und es ist eines der Gesetze der Bibelauslegung, that you actually cannot build a doctrine, establish a doctrine on isolated Bible verses. Dass man auf der Grundlage von einzelnen Bibelversen keine Lehre gründen kann. And this is what has been happening exactly regarding divorce and remarriage. Genau das ist in Bezug auf Ehescheidung und Wiederverheiratung geschehen. And of course, Matthew chapter 19 and 1 Corinthians 7 are basically the only two statements we have. Natürlich sind Matthäus 19 und 1. Korinther 7 im Grunde die einzigen Aussagen, die wir haben. So, I want to tell you what I really believe. Ich sage dir, was ich wirklich glaube. I believe you cannot establish a doctrine on this. Ich glaube, dass man darauf keine Lehre aufbauen kann. And I tell you why. Und ich sage dir, warum. For a couple of reasons. Dafür gibt es zwei Gründe. Number one, it's an isolated statement here and an isolated statement in Matthew chapter 19. Es ist eine isolierte Aussage hier und eine isolierte Aussage in Matthäus Kapitel 19. Number two. Zweitens. If you look in the original Greek, Matthew 19 is not as clear as we think it is. Wenn du dir das griechische Original anschaust, ist Matthäus 19 nicht so eindeutig, wie wir es glauben. Now you probably want to know what Matthew 19 says. Jetzt willst du wahrscheinlich wissen, was Matthäus 19 sagt. You know, the famous Bible verse in Matthew 19, verse 9, where Jesus says, in dem berühmten Bibelvers in Matthäus 19, Vers 9, sagt Jesus, he says, I tell you, anybody who leaves his wife except for sexual immorality and marries another one, commits adultery. Ich sage euch, jeder, der seine Frau verlässt, es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. So, it's not clear for me in the original Greek. Im griechischen Original ist das für mich nicht so klar. So, there's another reason. Es gibt noch einen anderen Grund. Look at verse 10 from 1 Corinthians 7. Schau dir Vers 10 aus 1. Korinther 7 an. And to those who are married, I give this charge, which is not mine, but the Lord's. Denen aber, die verheiratet sind, gebe ich diese Weisung, die nicht von mir, sondern vom Herrn stammt. So, he's giving this commandment because he feels that's from the Lord. Er gibt also dieses Gebot, weil er fühlt, dass es vom Herrn kommt. That a wife should not depart from her husband. Die Frau soll sich nicht von ihrem Mann trennen. So, basically what Paul is saying here is, the Lord doesn't permit us just to leave our spouse. Im Grunde sagt Paulus damit, dass der Herr uns nicht erlaubt, unseren Ehepartner einfach zu verlassen. But look what he says. Doch schau, was er sagt. But if she does, then she should either remain unmarried or reconciled with her husband. Wenn sie es aber tut, dann soll sie entweder unverheiratet bleiben oder sich mit ihrem Mann versöhnen. And to the rest, I married your husband, neither should a husband depart from his wife. Der Mann aber soll sich nicht von seiner Frau scheiden lassen. So basically Paul is saying, you can't just divorce. Im Grunde sagt Paulus also, ihr dürft euch nicht einfach scheiden lassen. You know, but take this in the context. Aber sieh das im Zusammenhang. Jesus said, Jesus sagt, that sexual immorality is a reason for divorce. Dass sexuelle Unmoral ein Scheidungsgrund ist. It's a reason because it's not a contract, it's a covenant that has already been broken and entered with another person. Es ist ein Grund, denn es handelt sich nicht um einen Vertrag, sondern um einen Bund, der bereits gebrochen und mit einer anderen Person geschlossen wurde. So, if you don't understand covenant, you're not going to understand this passage in 1 Corinthians 7. Wenn du den Bund nicht verstehst, verstehst du auch diesen Abschnitt in 1. Korinther 7 nicht. So, what Paul is saying here, guys, don't just leave one another, because it was a very simple custom which they had. Paulus sagt hier also, dass sie einander nicht einfach verlassen sollen, denn es war ein ganz einfacher Brauch, den sie hatten. Ask yourself this question. Stell dir diese Frage. Why didn't he teach it to the Ephesians, nor the Philippians, nor the Colossians? Why? Warum hat er das nicht den Ephesern gelehrt, nicht den Philippen und nicht den Kolossen? Warum? Because in that culture, in that context in Corinth, it was a very common thing. Well, I'm just going to leave them. I'm just going to divorce them. Weil es in dieser Kultur, in diesem Kontext in Korinth eine sehr übliche Sache war. Ich werde sie einfach verlassen, ich werde mich einfach scheiden lassen, fertig. So he's saying, if you leave somebody that you're in a covenant with, Paulus sagt also, wenn du jemanden verlässt, mit dem du in einem Bund stehst, you have to either reconcile with them or remain the way you are now, separate, because you are still in a covenant. Musst du dich entweder mit ihm versöhnen oder so bleiben, wie du jetzt bist, nämlich getrennt, weil du immer noch in einem Bund stehst. See, just to leave your husband doesn't release you from the covenant. Deinen Mann einfach zu verlassen befreit dich nicht von dem Bund. And Paul is trying to get them understand. Paulus versucht, ihnen klarzumachen. What your culture is teaching you today, just leave whenever you want to, it's not the heart of the Lord. Dass das, was ihre Kultur sie da lehrt, einfach zu gehen, wenn sie es wollen, nicht dem Herzen des Herrn entspricht. So how I understand the scriptures is you can't just get up and divorce your wife. Nach meinem Verständnis der Heiligen Schrift kannst du dich nicht einfach von deiner Frau scheiden lassen. Or your husband. Oder von deinem Mann. In my studies I found. In meinen Studien habe ich herausgefunden, that they would even divorce a wife if she wouldn't cook a meal that pleased him. Dass sie sich sogar von einer Frau scheiden ließen, wenn sie ein Essen kochte, das ihm nicht schmeckte. That's the culture. Saying, he said, look, if you don't like what she cooks for you, you can't just divorce her. Das war die Kultur. Er sagt also, wenn du nicht magst, was sie für dich kocht, kannst du dich doch nicht einfach von ihr scheiden lassen. You're in a covenant, honor the covenant. Du bist einen Bund eingegangen. Halte ihn ein. Be patient, tomorrow will continue. Sei geduldig, morgen machen wir weiter.